Wände sind so weiß in meinem Raum. Meinem Raum. Spinnen, seiden sich langsam ab. Ganz langsam bis zum Tisch, wo ich sie platt gehauen hab. Am Tisch der Rotwein und das Glas, darin spiegelt sich der TV-Hass und die verzerrten Bilder einer unwirklichen Welt strahlt in mein Auge. Und sie strahlen, strahlen, strahlen in meinen Kopf. Und sie strahlen, strahlen in mein Gehirn. Und die Langeweile damals, als ich dich zum ersten Mal sah, du warst noch hübsch, ein bisschen dicker, aber warst ganz normal. Und jetzt seh ich dich nach 20 Jahren wieder. Ja, 40 geworden. Und hast genau dieselben Macken, genau dieselben wie die anderen von vorn. Was ist denn bloß mit dir geschehen? Was ist denn bloß? Was ist denn bloß? Bloß, bloß. Was ist denn bloß, bloß, bloß, bloß mit dir? Damals war alles so prima. Doch alles ist so schön. Was ist denn los? Was ist denn los? Was ist denn los? Was ist denn los? Wie kommt dein Leben? Was ist denn nur so schlecht? Was ist denn los? Wer in der Nacht los? Was ist denn los? Mit dir reden, ohne dass du Monologe hältst. Und kann ich mit dir, dann kann eigentlich überhaupt nichts mehr.